sehe wirklich gerade so im Geist, wie wirklich, ja, ich sehe einfach die Liebe, auch wenn man sie vielleicht nicht sehen kann, aber ich sehe einfach, wie diese Liebe so runterfließt, ne? Wie sie runterfließt, wie sie jeden, über jeden Einzelnen, der hier ist, wie sie wirklich über dich drüber fließt, wie sie in dich hineinfließt, ja, und wie wirklich, ich sehe, wie so ein Schloss, wie so ein Schloss und so ein Schlüssel, der aufgeht, und da ist, ja, einfach nochmal eine neue Dimension der Liebe, eine neue Dimension, was uns Jesus einfach zeigen möchte. Eine neue, ja, wie soll ich sagen, eine neue Zeit der Liebe letztendlich, wo wir tiefer reingehen dürfen, wo er uns zeigen möchte, ja, ich habe euch so, so, so sehr lieb, wo er der Welt letztendlich durch uns zeigen möchte. Ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich für sie am Kreuz gestorben bin. Und er möchte wirklich diese Welt überfluten. Er möchte diese Welt überfluten mit dieser Liebe. Ja, und streck dich da aus, sei wirklich ein Gefäß dieser Liebe. Ja, er braucht dich, er braucht mich, um diese Liebe in diese Welt hineinfließen zu lassen. Und er möchte dich heute wirklich neu füllen mit dieser Liebe. Ganz besonders füllen, ja, mit dieser Liebe. Da ist eine Tiefe da. Und ich danke dir, Herr, dass deine Liebe in so kraftvoll jetzt fließt in uns hinein. Noch mehr, wie sie noch nie da gewesen ist. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Oh, da ist Liebe. Oh, das ist wie so Honig, der uns durchtränkt, ja. Oh, nimm ihn diesen auf, diesen Honig, es ist Liebe. Oh, Halleluja. Und ich sehe auch gerade so einen Geist, wie sich der Raum immer mehr und mehr mit Engeln füllt, ja, die austeilen. Das sind Engel, die jetzt austeilen möchten. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, ich gebe es jetzt einfach weiter. Ich habe einfach so den Eindruck, da ist beruflich gesehen, habe ich einfach gesehen, da ist ja eine neue Dimension da, aber immer aus dieser Liebe heraus. Und ich setze das jetzt frei in dem Namen Jesus, und zwar jetzt in dem Namen Jesus, eine neue Dimension der Liebe, Herr, neue Wege, Herr. Ich danke dir, Herr, ja, Erfolg sehe ich, auch Erfolg, der durch diese Liebe kommt. Und ich danke dir, Herr, dass er ein Gefäß der Liebe ist, Herr, dass er es rausfließen lässt, diese Liebe, Herr, dass er Gunst hat, egal wo er hinkommt, Herr. Ich danke dir, Herr. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Oh, danke, Herr. Streck dich weiter aus. Das sind Engel am Werk. Streck dich aus. Halleluja. Danke, Herr. Oh, lass dich durchfluten von ihm. Ja, füll dich mit dem Heiligen Geist. Lass dich füllen. Ja, du hast es vorher gehört. Der Heilige Geist. Ja, die Ausgießung am Pfingsten durch den Heiligen Geist. Es ist seine Kraft, die in dir wirkt. Es ist das, was du brauchst. Halleluja. Oh, Halleluja. Er verändert es durch dich. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen touchst. Danke, Herr, dass du Berührungen jetzt gibst, Herr, durch deine Gegenwart, Herr. Danke, Herr, für Berührungen. Halleluja. Und ich habe gerade so den Eindruck, da ist jemand, der schon länger betet für eine Entscheidung. Ja, du weißt nicht, ob du, wie du dich entscheiden sollst, links, rechts rum, und du betest schon länger für eine Entscheidung. Ist da jemand, der schon länger für irgendwas betet, für Weisheit, wo er lang gehen soll, links oder rechts? Ist da jemand hier im Raum? Du? Okay. Du darfst zu mir kommen. Ich habe einfach so gesehen, wie so viele Wege sind, und ja, wie, wie, wie da gebetet worden ist, einfach für Weisung, ob ich jetzt links gehen soll oder rechts gehen soll. Und ich habe Jesus einfach gesehen, wie er so, wie nennt man es denn, so einen Wegweiser nimmt. Ja? Es waren ganz viele Wege und hat reingeschlagen und hat gesagt, genau da gehst du lang. Und das möchte ich jetzt bei dir freisetzen, im Namen Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du bei der Micha jetzt wirkst, Herr. Ich danke dir, dass du es ihr zeigst, Herr. Du hast gerade eben, habe ich gesehen im Geist, wie du dieses Schild reingeschlagen hast. Genau da geht's lang. Genau das soll sie tun. Und ich danke dir, dass du diese Erkenntnis ihr schenkst. In dem Namen Jesus. Und zwar jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, ich bin heute so reingekommen mit so einem Herzen, was mir Gott einfach so aufs Herz gelegt hat. Er möchte, dass wir ausgerüstet sind. Er möchte, dass wir voll ausgerüstet sind mit dem, was er für uns hat. Er möchte die volle Ausrüstung für uns. Er möchte nicht nur eine halbe Ausrüstung für uns. Er möchte auch nicht nur eine Dreiviertel Ausrüstung für uns, sondern er möchte die komplette Ausrüstung, dass wir mit dem, was er vollbracht hat, dass wir vorangehen, dass wir nicht stillstehen, sondern dass wir weitergehen, dass wir sagen, Teufel, hier ist Stopp für dich. Wir gehen jetzt weiter. Wir sagen, wo es lang geht. Und wir brauchen auch keine Angst haben. Wir brauchen vor nichts Angst haben, denn der Größere lebt in uns. Und mit dem Herzen hat mich Gott heute hierher geschickt, das weiterzugeben, uns zu ermutigen, nicht nachzulassen. Er will seine Armee formieren. Es ist Endzeit. Es ist Endzeit. Er hat Großes vor. Er will, dass wir vorwärts gehen. Er will, dass wir brennen. Er will, dass wir uns hingeben. Er will, dass wir ja vor nichts mehr zurückschrecken, sondern sagen, Herr, du bist meine Kraft. Herr, du bist mein Versorger. Herr, du bist alles, was ich benötige. Und mit dir gehe ich vorwärts. Ich lasse mich nicht zurückdrängen. Umstände egal. Ich gehe vorwärts. Ich lasse es nicht mehr zu. Na, er will uns formen. Er will, dass wir hinausgehen in die Welt. Er will uns aufbauen. Er will Gemeinde groß machen in dieser Welt. Er will Gemeinde groß machen. Ja? Ich habe am Sonntag was, hatte ich diese Vision, wo ich am Livestream war, konnte nicht kommen, meine Tochter war krank, aber ich habe den Pastor gesehen. Ich habe den Pastor gesehen, ich sage das jetzt einfach raus, ich habe den Pastor gesehen, so wie in der Tagesschau, ne? wo er von Wundern berichtet hat. Und es ist, glaube ich, Zeit, dass die Welt erfährt, dass Jesus größer ist als jedes weltliche Geschehen. Er steht über ihm, er steht über dem Ganzen. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass Gott formiert in allen Ecken, in allen Belangen, dass wir aufstehen, dass wir es uns nicht mehr nehmen lassen, was er vorbereitet hat. Und da möchte ich einfach nochmal bitten, lasst uns wirklich nochmal kurz aufstehen, weil er möchte uns jetzt wirklich zurüsten. Ne? Er möchte uns zurüsten. Und so danke ich dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen hier zurüstest. Ich danke dir, Herr, für Kraft, Herr. Ich danke dir für neue Frische, Herr. Oh, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für neue Kraft, für Zurüstung, Herr. Ich danke dir, Herr. Wir weichen nicht mehr zurück in Jesus Namen. Halleluja, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Neue Kraft, Herr, neue Zurüstung, Herr. In Jesu Namen, Herr. Wir lassen uns nicht mehr in die Enge drücken. Da, ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Du bist groß, Herr, und du lebst in uns, Herr. Wer oder was kann gegen uns sein, wenn du für uns bist, Herr? Nichts, nichts. Und wir wurden ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Wir wurden ausgerüstet mit allem, was wir benötigen. Ja. Und da drin steht, es ist die göttliche Kraft in uns. Es ist die göttliche Kraft in uns. Und er hat uns befähigt. Du bist befähigt. Halleluja. Zieh dir mal die Befähigung, die du gerade brauchst. Zieh dir mal die Befähigung, die du gerade brauchst. Es ist alles da. Halleluja. Danke, Herr, für Austeilung. Danke, Herr, für neue Befähigungen, Herr. Danke, Herr, für neues Feuer, Herr. Danke, Herr, für neue Liebe, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Ich habe vorher noch gesehen, Marcel, ich habe dich gesehen, wie du du hast so einen Vorschlaghammer gehabt und vor dir waren immer mal wieder so große Wände und du bist einfach durchgegangen. Du hast eine Wand nach der anderen einfach durchgeschlagen, Herr. Und ich danke dir, Herr, egal welche Herausforderung kommt, Herr, ich danke dir, Herr, du schlägst sie einfach durch und das setzen wir jetzt frei in dem Namen Jesus, Herr. Keine Mauer ist dir zu groß, keine Wand ist zu dick, du gehst einfach durch in Jesu Namen. Danke, Herr, Halleluja, danke, Herr, Halleluja. Und es geht für uns alle, Herr. Keine Wand ist zu dick, keine Wand ist zu hoch. Mit Jesus bezwingen wir alles. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Wow, du bist groß. Wow. Halleluja. Wenn jemand von euch noch einen Eindruck hat oder ein Bild hatte, auch im Lobpreis, ihr dürft gerne auch es weitergeben, wenn jemand von euch noch was hatte. Halleluja. Halleluja. Gott sagte zu mir immer, fordere, fordere, fordere. Und ich sah dann noch, weil ich habe zu ihm gesagt, ja, Deutschland wurde doch schon gefordert. Ne? Aber ich sah dann so, ich war wie in so einem alten, wie es von früher, so alten Kaufmannsladen mit so einem Tresen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Oder moderner Eiskaffee, ja? Da steht man möchte Eis. Man sagt dem Verkäufer, ich möchte gern die Kugel und die Kugel. Erwartet man, hält man den Verkäufer für fähig, die Eiskugeln auf die Waffel zu tun und uns das Eis zu geben? Ja? Wie viel mehr können wir von Gott erwarten, wenn er sagt, fordere! Er ist es der da steht, ja? Wie im Eiskaffee. Er ist der Eisverkäufer und er sagt, was möchtest du? Was möchtest du? Was ist deine Auswahl? Wähle! Wähle! Fordere! Fordere! Fordere von mir und ich will's dir geben! Ich will's dir geben! Mir ist gegeben alle Macht! Alle Macht! Jesus sagt, alles ist in meiner Hand! In meiner Hand! Nichts! Nichts und niemand kann aus meiner Hand gerissen werden! Alles ist in meiner Hand! Mir ist gegeben alle Macht! Und ich empfinde es! Ich empfinde, wenn wir gemeinsam fordern, da ist was drauf, da ist was drauf. Vielleicht gibt es hier Leute, die sich über bestimmte Personen geärgert haben. Dann fordere sie, fordere sie, fordere sie in sein Reich. Sie kriegen die Einladung. Unwiderstehlich. Komm, steht auf, wir fordern. Wir fordern. Schab, bam, bam, bam, bam. Wir fordern. Wir fordern. Wir fordern. Fordere. Wir fordern. Wir fordern. Schab, ich fordere, ich fordere die Musiker. Ich fordere die Medien. Ich weihe sie dir. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Es liegt an uns. Gott braucht uns. Halleluja. Hat noch jemand einen Eindruck? Oder ein Bild? Ich habe im Lobpreis erst wie so eine Art Wasserfall gesehen. Und dann denke ich, ja, sieht ganz nett aus. Ja, Gottes Wirken ist ganz nett. Und dann habe ich aber plötzlich gesehen, wie bei so einem Stauwehr, also richtig riesige, kräftige Fluten. Also Gott wirkt so stark in der Herrlichkeit, echt nicht zu unterschätzen, und es durchbricht alles. Es durchbricht alles, was an Barrieren da ist. Es durchbricht alles, was an Hindernissen da ist. Da kann sich in seiner Herrlichkeit nichts mehr halten. Amen. Halleluja. Ich habe bei dir, Olivia, ein Herz gesehen. Also so oben, hatte ich jetzt auch noch nicht so, aber ich habe bei dir so ein Herz gesehen aus Gold. Ja, und ich habe einfach so vom Heiligen Geist empfangen, Gott liebt dich so, so, so sehr, und er sieht dein Herz, und dein Herz ist aus Gold, und ja, und ich habe es einfach so gesehen, wie es so richtig verschmolzen ist mit ihm, ne? Also mit seinem Herz, ne? Und ich habe einfach so den Eindruck gehabt, und ich möchte einfach kurz beten, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine Tochter, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie so sehr liebst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass er in eine neue Ebene jetzt hineingehen darf, eine tiefere Ebene mit dir, eine noch tiefere Beziehung mit dir haben darf, Herr. Ich danke dir, dass du sie führst, dass du ihr Versorger bist, dass du immer für sie da bist, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für dein Herz. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Amen. Hat noch jemand was? Wir haben doch oben in unserem Anbau dieses Bild hängen, Glaubenssprung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut es euch mal an. Es ist ein ganz tolles Bild, wo eine Person an einem Abgrund steht und, oder schon springt, glaube ich, ne? Genau. Und ich habe den Eindruck, es gibt eine oder auch mehrere Personen, und es kommt dir so vor, da ist eine große Herausforderung, einfach die vor dir liegt, und Gott ermutigt dich einfach, spring einfach ab. Überleg nicht länger, einfach lass dich nicht zurückhalten, sondern spring ab in meine Arme. Und wenn du in meine Arme springst, wirst du nicht zerstört werden, zerbrochen werden, was auch immer. Es wird nicht daneben gehen, sondern wenn du dich entscheidest, einfach diesen Sprung zu wagen und einfach diesen Schritt nach vorne zu gehen und abzuspringen, dann werde ich das mächtig bestätigen. Also hab keine Angst, schau nicht zurück, sondern lass dich einfach fallen in meine Arme. Während des Lobpreises bei bestimmten Tiefen der Töne, der Instrumental. Ich versuche immer rauszukriegen, welches Instrument ist, aber ich habe es nicht geschafft. Es ist die Gesamtwirkung gewesen, habe ich gespürt und gesehen, wie das jetzt nicht nur Musik hier über der Erde war, sondern dass da Wellen durch die Erdoberschichten gingen. Also die Musik hat wirklich die Erde so nicht gepflügt, es wird so grob, sondern durchvibriert. So die oberen Erdschichten. Und später, wie es darum ging, einfach die Liebe ist ausgegossen oder überflutet uns, kam diese ganze Vibration durch den kompletten Körper. Also die Musik hat eine ganz starke, buchstäblich Tiefenwirkung, dass die Erde sogar erbebt. Halleluja. Halleluja. Dann bleibt da drin in diesem, ja, ich habe immer noch so, da sind ganz viele Engel hier, und sie möchten weiter austeilen. Also lasst uns in dieser Gegenwart bleiben und lasst uns weiter füllen durch das Wort jetzt, das wir bekommen von. Schade. A cappella bleiben wir drin. Wir bleiben drin ganz tief. Also ich bin immer noch so, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt ausdrückt, bewegt oder erfüllt oder ich weiß nicht, wie ich jetzt das beschreiben soll. Am Sonntag, wie wir von dieser Ruhe das hatten und wie war es, die Ruhe Gottes ist jetzt geboren oder wie war das nochmal irgendwie aktiviert, wieder erweckt. Das war's, Erweckung. Das war's, die Ruhe Gottes. Und ja, sie ist ja da, die Herrlichkeit bedeckt die ganze Erde, also ist auch die Ruhe Gottes da. Und die ist für uns, und ich sage euch was, die ganze Welt hungert nach dieser Ruhe Gottes, Und umso mehr sollten wir wirklich hungern nach dieser Ruhe Gottes und aggressiv und intensiv diese Ruhe verlangen, eintreten in diese Ruhe, weil in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe, weißt du, in der Ruhe Gottes, da ist Gott selber. Da ist Gott selber, er ist da in der Ruhe und gibt Ruhe. Weißt du, und da ist auch diese Liebe, ohne die wir gar nichts können. Ohne Liebe geht schon mal gar nichts. Und Liebe aus dieser Ruhe ist irgendwie so was Vollkommenes. Weißt du, so was, was die Welt einfach ganz dringend braucht. Und wir brauchen das auch, weil wir sollen ja den Unterschied machen. Wir sollen seine Zeugen sein. Es steht sogar geschrieben, ihr werdet meine Zeugen sein. Und Zeuge zu sein ist tausendmal einfacher, wenn es aus dieser Liebe, aus dieser Ruhe heraus geschieht. Einfach zu gehen und zu sein. Weißt du, zu stehen in der Ruhe und zu sein, Zeuge sein. Das ist eigentlich das, was die Welt braucht und was jetzt ganz wichtig ist. Weißt du, vor einigen Jahren, da gab es einen Prediger und der hat immer gesagt, es wird ganz offensichtlich werden, Sohn Gottes und Sohn des Teufels, des Satans. Und da dachte ich, wow, krass. Wie soll das geschehen? Das konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und jetzt sehen wir das vor unseren Augen. Weißt du, und am meisten sehen wir, wie die Söhne des Teufels offenbar werden. Und das kann so nicht bleiben. Deshalb sind wir gefordert, in diese Ruhe einzutreten, aus dieser Ruhe heraus alles zu sehen, wahrzunehmen und zu stehen und in Liebe zu wirken. Weißt du, nicht mit der Peitsche entgegengehen und uns auf diese Schiene zu begeben, wie die Welt, sondern aus ihm heraus, aus der Liebe heraus zu agieren, weißt du, nicht auf das Böse zu reagieren, sondern in der Liebe agieren. Wir sind da, um das Böse mit Gutem zu überwinden. Und das geht einfach am allerbesten in der Ruhe Gottes, weißt du, in der Ruhe. Also das ist so ein Pol, wo uns einfach nichts draus bringt. Nichts draus bringt. Und da hatte ich heute in der Offenbarung gelesen, oh, geh raus aus dieser Stadt, mein Volk. Weißt du, geh raus. Das ging um den Untergang, oder es geht um den Untergang von Babylon. Und das steht ja für die Welt. Und wir wissen, es ist Endzeit und es geht einfach diesem Ende zu. Und dann steht, geh raus, mein Volk. Sondere dich ab. Mach dich nicht gleich mit der Welt. Geh raus, damit du nicht mitschuldig wirst. Weißt du, und dann habe ich gesehen, das ist so eine Gratwanderung. Da kannst du sogar mitschuldig werden, wenn du dich auf diese Ebene begibst. Wenn du nicht klar stehst, in der Ruhe, in der Liebe, da bleibst, wo Gott dich hingestellt hat, dann bist du in Gefahr. Dann bist du in Gefahr. Deshalb steht geschrieben, geh raus aus dieser Stadt. Weißt du, wie gut, dass wir hier sind, dass wir zusammen sind, wo wir immer diese Brücken, diese Schritte immer wieder neu gesagt bekommen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Keiner wird müde und es uns ist immer wieder neu zu sagen, wie wir uns absondern, wie wir herausgehen, wie wir den Unterschied machen, wie wir stehen, feststehen, in Gott stehen, wie wir zu ihm einfach, weißt du, in seiner Ruhe ist nah an seinem Herzen, nah an seinem Herzen. In ihm, weißt du, nicht nur am Sonntag, wenn es aktiviert wird oder am Dienstag, wenn wir hier sind, sondern ständig bleiben am Montag auch, nicht schon wieder am Montag reinfallen in diese Schlingen des Satans, nicht schon wieder am Montag und erst gleich nicht am Mittwoch und am Donnerstag. Bist du nicht froh, dass wir alle Gnade haben? So viel Gnade, so viel Gnade. Und weißt du, je mehr wir es uns auf der Zunge zergehen lassen, je mehr wir es uns reinziehen, diese Ruhe bewusst machen, Gott ist da, es ist alles da, es ist da, es ist immer nur ein Schritt raus aus der Welt, raus aus dem, weißt du, die Umwelteinflüsse. Die Umwelteinflüsse, die lauten Stimmen, die sind es, die holen uns raus. Aber wenn wir in der Ruhe sind, da sind die Stimmen leise. Da sind die nicht so laut. Diese Ruhe, die ist wie ein Schalldämpfer. Wir nehmen das wahr, wir sehen das, aber wir sind da, mittendrin in der Ruhe und können das auffangen. Auffangen, weißt du, alles auffangen und umdrehen. Umdrehen nach dem Willen Gottes, nach dem Herzen Gottes. Wir sind in seinem Herz, agieren aus seinem Herz, aus seinem Willen, aus seiner Liebe. Oh, das ist gut, das ist gut. Weißt du, ich will das immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich will's, ich will's. Und diesen Willen, weißt du was, den hat Gott uns geschenkt. Er gab das Wollen. Und so können wir uns sicher sein, dass er auch das Vollbringen gibt, weil das so in seinem Wort steht und weil sein Wort die Wahrheit ist. Also können wir ganz locker loslassen und sagen, danke, dass ich will und danke, dass du mir hilfst, dass es hervorkommt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr Zeuge sein, Zeuge sein, Zeuge sein, Zeuge vom Guten, Zeuge von der neuen Welt, weil wir gehören schon zu dieser neuen Welt. Weißt du, wir können sagen, diese Welt vergeht, aber was wir haben, wo wir stehen, das bleibt, das hat Ewigkeitswert, Das kann uns keiner nehmen. Weißt du, wenn sie uns alles nehmen, aber das in uns kann uns keiner nehmen. Keiner kann uns nehmen, was in uns ist. Dieses Leben, dieses Leben, dieses Leben aus Gott, dieses wahre Leben, dieses echte Leben, dieses Leben, das Erfüllung bringt, dieses Leben, das einfach Freude macht, dieses Leben, das überfließt, überfließt, das sprudelt, das Leben gibt. Weißt du, es muss überfließen, um Leben zu geben, weil Leben ist das, was jeder will, draußen in der Welt. Leben, Leben in voller Fülle und in seiner Freude, in Jesu Namen. Amen. Ja, Leben in voller Fülle, genau. Und weißt du, dafür brauchst du diese Ruhe, du brauchst einfach diese Ruhe. Und weißt du, du kennst das ja auch, oder eigentlich um in diese Ruhe zu gehen, brauchst du auch, weißt du, musst du wie fokussiert sein. Du brauchst eigentlich diesen Fokus. Weißt du, dass du wirklich alles andere ausschalten kannst. Ich habe mal einen Film geschaut, da war so ein Sportfilm und da war irgendwie ein Sportler und der hatte irgendwie so sein perfektes Spiel machen wollen, also so ein Baseball irgendwie. Und der war im gegnerischen Stadion und die haben halt natürlich immer runtergebuht und alles. Und der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob der so einen Trick kannte oder irgendwie, der hat dann immer, wenn er am Zug war, hat er immer gesagt, alles ausschalten. Und dann war ruhig. Haben sie im Film natürlich so eingespielt. Aber weißt du, du hast es eigentlich im Natürlichen, vielleicht in abgeschwächter Form, hast du das schon. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du am Sonntag beim Mittagessen dich mit jemandem im Café unterhältst und überall sind Leute drumherum, Kinder springen rum und so, aber du kannst es schaffen, dass du dich auf die Person fokussierst und wirklich alles, was sie hört, verstehst, obwohl um dich rum fast nur Geschrei ist oder wenn das jetzt so wäre. Oder halt lauter ist oder wenn du wo jetzt jemand, der neu in den Raum reinkommt und mit niemandem auf nichts spezifisch konzentriert, nur diesen Lärm quasi hört. Und das heißt, weißt du, das hast du in deinem Ohr schon gekriegt. Und wenn du dir das, ist echt interessant, wenn du dir das mal anschaust, was ist, also du kannst es mathematisch mit so Frequenzen, kannst du das auch machen, dass du das umrechnest und es ist ganz, ganz kompliziertes Zeug. Ich habe es im Studium auch wirklich nur so grob verstanden, um was es da geht. Und weißt du, aber man weiß, dass dein Ohr genau das Gleiche macht. Weißt du, ohne dass du groß drüber nachdenkst, kleine Kinder, ohne dass sie da groß Gleichungen hinschreiben, kriegen das einfach hin. Weißt du, und es ist genauso bei dir, weißt du, es ist einfach veranlagt. Und weißt du, genauso ist es im Geistlichen auch. Weißt du, gibt ja alles Mögliche irgendwie. Esoteriker oder alle möglichen Leute, die irgendwie versuchen, irgendwie in die geistliche Welt rein und da reinzuhören und die alle möglichen Rituale und Übungen machen. Aber weißt du, dir ist es einfach gegeben. Weißt du, du hörst einfach. Du hast einfach den Zugang. Du kannst einfach, weißt du, du musst dich aber halt nur einfach fokussieren. Du musst dich da lernen lassen, dass du dich da drauf fokussieren kannst. Und dann hörst du. Dann hörst du von ihm und dann weißt du, was zu tun ist, dann bist du geführt. Weißt du, es ist auch nicht immer, dass Gott dann ganz klar spricht, mach jetzt das, aber meistens ist es dann so, du gehst in den Tag und du weißt einfach, was zu tun ist. Oder du gehst einfach mit der richtigen Einstellung an die Arbeit oder in die Situation an deinem Arbeitsplatz und du weißt einfach, was zu tun ist. Oder du machst es einfach, ohne dass du jetzt groß dir Gedanken machst und du merkst dann, hey, das war ja voll richtig. Weißt du, so führt dich Gott, weißt du, so leitet dich Gott. Und es ist gerade auch wichtig, weißt du, es ist gerade auch wichtig, wirklich auf die Impulse von Gott hin. Ich fand das von der Sarah so gut, wo sie gesagt hat, hey, fordere von mir. Weißt du, ich habe das die Woche auch irgendwann mal gesehen bei irgendeiner Gruppe. Da haben die über den Glauben geredet, über so eine Gruppe von Leuten und haben gesagt, ja, von der da sind 93% sind Atheisten. Und irgendwas in mir ist aufgestanden und hat gesagt, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Weißt du, ich meine, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, nee, das sage ich jetzt, stimmt nicht. Sondern, aber irgendwas hat sich da, ist dann mir aufgestanden, wo gesagt hat, nein, das ist nicht okay, das geht nicht. Und weißt du, ich meine, man denkt dann irgendwie rational und sagt, ja, was willst du dran ändern? Es ist halt so, da muss der Herr halt wirken oder es muss er wegkommen. Man kann sich das irgendwie geistlich so runterreden und zu sagen, ja, um das irgendwie, ja, kann ich ja nichts machen, habe ich. Aber weißt du, das ist es nicht. Weißt du, du musst da ein bisschen drauf stehen, weißt du? Und ich meine, klar, du kannst nicht in deinem Natürlichen jetzt irgendwie die Fakten ändern, aber weißt du, du musst irgendwo nicht da dieses nicht damit okay sein, dieses, hey, das ist nicht, wie es sein sollte. Das musst du dir beibehalten im Geist und auch dagegen einfach dich vom Geist führen lassen, was du da tun kannst oder was du tun sollst. Weil du siehst es, das habe ich mir dann weitergedacht, so siehst du es in der Welt auch, weißt du, es gab da Leute, die ihre Ideen hatten oder ihre Ideologien, die sie machen wollten, und die haben sich halt auch irgendwann nur hingestellt und haben gesagt, nö, finde ich nicht okay. Und da haben am Anfang, das siehst du bei all diesen Bewegungen, haben alle gelacht. Aber also irgendwann haben sie sich nicht mehr getraut. Irgendwann hatten die Oberhand gewonnen. Und das war dann oft nicht gut, weil es nicht göttliche Ideologien waren. Aber weißt du, wir haben ja Gott, wir wissen ja, was passieren muss. Weißt du, wenn du dich da einfach nicht einschüchtern lässt oder nicht sagen lässt, ja, ist ja eh Ausweg. So, weißt du, so ein bisschen, das manchmal merke ich bei mir auch oder auch bei vielen Christen, so dieses apathische, ah ja, ist alles verloren, ja, die Endzeit kommt und ja, weißt du, so im Sinne von, ja, na, immer wenn irgendein Krieg ausbricht oder irgendeine Not oder irgendwas, dann gibt's auf YouTube tausende Leute, die sagen, ja, jetzt kommt der Herr wieder. Aber, weißt du, es gibt auch, ich glaube, klar, es wird dunkler draußen, aber es heißt auch, dass das Licht dann umso heller aufscheint. Weißt du, es ist nicht so die Ausrede, ja, jetzt wird alles dunkel, jetzt kommt Jesus bald wieder, jetzt drehen wir Däumchen, hoffen, es trifft uns nicht so heftig und sperren uns irgendwo weg oder so, sondern, weißt du, jetzt gerade ist es Zeit aufzustehen, gerade wenn es dunkel ist, weißt du, weil wenn du sagst, auch wenn man dann immer sagt, ja, die brauchen halt, weißt du, die Probleme in der Welt, ja, die brauchen halt Erweckung oder die brauchen halt Jesus, ja, wie sollen sie ihn bekommen, weißt du? Du musst, Jesus selber hat gesagt, hey, an dem, wie wir einander lieben und wie wir einfach mit dem Herrn gehen, werden sie es erkennen, weißt du? Die werden nicht irgendwie auf einmal, fällt ihnen die Bibel auf den Kopf und sie schauen nach und sagen, ah, okay. Nein, weißt du, wir sind gesandt, um ihn das zu verkünden, um ihn diese Lösung zu bringen, um einfach dafür einzustehen. Und weißt du, lass dir das nicht nehmen, lass dir da nicht irgendwie vom Teufel reinreden, oh, ist ja eh alles zwecklos, ist ja eh aussichtslos. Nein, bleib da einfach mal drauf stehen. Und weißt du, es ist manchmal vielleicht auch unbequem, ist vielleicht nicht immer so, dass es sich gut anfühlt oder dass man die Ergebnisse sofort sieht. Oder weißt du, auch wenn man, wie gesagt, wenn als die sich da hingestellt haben, gesagt, ja, finden wir nicht okay. Am Anfang wird man vielleicht ausgelacht. Weißt du, es war immer so, am Anfang wurde man ausgelacht. Die Christen am Anfang, die haben sich auch nur über die Christen lustig gemacht. Irgendwann haben sie gesagt, oh, das sind ja die den ganzen Planeten aufwiegeln. Weißt du? Und ich meine, weißt du, also es hat ja einen Einfluss gehabt. Weißt du, es ist, aber weißt du, seid ihr auch dann, ich weiß, es ist auch immer, glaub, so ein bisschen, was da drin steckt, ist manchmal auch so ein bisschen menschengefallen. So. Ja, weil du weißt, am Anfang werden sie vielleicht lachen oder wird man das nicht so sehen, wie du siehst, oder was du im Geist siehst, wird man vielleicht nicht so teilen, weil sie es nicht sehen. Aber du musst dann halt sagen, hey, ich gehe da trotzdem, ich stehe da trotzdem, ist mir egal, was die Menschen sagen. Und weißt du, dann kann Gott wirken. Und ich glaube, Gott will uns da wirklich ja, einfach so eine Entschiedenheit geben, nicht einfach Dinge hinzunehmen, nicht einfach, auch weißt du, in deinem Leben, nicht einfach sagen, oh ja, jetzt ist halt die Krankheit da, oder ja, die Erkältung einmal im Jahr, die ist halt so, kann man nicht ändern. Nein, muss nicht sein, weißt du? Muss nicht sein, du musst nicht alles akzeptieren, was dir hingelegt wird. Du musst nicht einfach alles hinnehmen. Du kannst auch einfach mal sagen, hey, du kannst deinen Stand einnehmen und dann, weißt du, das ist dann auch immer interessant, sobald da jemand seinen Stand einnimmt, es ist oft so, dass Leute auf einmal, weißt du, die irgendwann weicht es zurück oder auch, weißt du, der Teufel, weißt du, wenn du da mal deinen Stand einnimmst und sagst, nee, bin ich nicht okay mit, finde ich nicht gut, weißt du, dann macht er vielleicht noch ein paar Faxen, aber irgendwann, weißt du, wenn du da feststehst, dann ist vorbei, weißt du, dann gibt's da keine Diskussion mehr, weißt du, dann gibt's keine Debatten mehr, wo, ja, aber wie dies und das, weißt du, das ist auch, weißt du. Weißt du, du musst mit dem Teufel nicht debattieren, weißt du? Du musst, weißt du, der Sieg ist gewonnen, weißt du, es ist, musst du nicht mehr irgendwie jetzt deine Argumente vorbringen, weißt du? Es ist auch in den, wenn du es im Weltlichen siehst, weißt du, wenn eine Regierung die Mehrheit hat und sagt, hey, wir können den Beschluss, den wir da machen wollen, durchsetzen und haben alle ihre Stimmen drin, weißt du, dann stimmen die eigentlich ab. Weißt du, da gibt's in Amerika ist das interessant, da gibt's dann noch diesen, die nennen das Filibuster. Das ist im Prinzip so, da können sich dann die von der Minderheitsregierung, also die weniger Stimmen haben, die können sich dann hinsetzen und reden halten bis zur Unendlichkeit. Also die, da gibt's schon Geschichten, wo halt jemand da 24 Stunden geredet hat, um einfach zu verhindern, dass der Gesetzesentwurf, den die andere Partei durchsetzen wollte, durchkommt. Und da haben die, also ich meine, die erzählen dann alles mögliche, Rezepte von ihrer Oma und so. Aber, weißt du, und so ist es manchmal mit dem Feind, weißt du, der versucht da zu quatschen und redet und versucht irgendwie zu blockieren. Aber auch da ist es so, wenn du sogar noch mehr Stimmen hast als die Hälfte, klopp ab, 60 Stimmen oder so, kannst du sagen, hey, ihr dürft jetzt nicht mehr weiterreden. Das beenden wir jetzt. Jetzt ist auch mal genug. Weil weißt du, und weißt du, der Teufel, der versucht's halt. Weißt du, er versucht's halt. Wie sehr kann er dich einschüchtern? Kann er dich mürbe reden? Kann er hier, kann er da? Aber weißt du, wenn du deinen Stand einnimmst, dann ist vorbei. Weißt du, weil er hat verloren. Weißt du, er hat verloren. Er hat ja keinen Gesieg. Er versucht halt nur irgendwie, solange er es halt schafft, dass wir unseren Stand nicht einnehmen, hat er halt noch eine Chance, irgendwas zu bewirken. Weißt du, er kann so viel Raum, wie wir ihm geben, kann er halt noch einnehmen. Und wenn du einfach sagst, nee, bei mir gibt's keinen Raum zu holen, bei mir ist nichts zu holen, dann kann er nichts machen. Weißt du, dann kann er viel reden, kann er viel sonst was machen, aber da ist er verloren im Posten. Genau, und deswegen nimm klar deinen Stand ein und lass es dir nicht nehmen. Amen. Ja, der auf dem Thron sitzt, der lacht über seine Feinde. Und wie überwinden wir denn jetzt eigentlich durch unser Zeugnis? Durch unser Zeugnis und durch das Blut des Lammes. Und es wird jetzt immer wichtiger, dass wir Zeugnis geben. Und das ist das, was wir demnächst auch machen werden auf unserem Einsatz da in der Esoterikmesse. Und ich habe das an Silvester erlebt. Da war ich mit ein paar Freunden zusammen und da haben wir nichts anderes gemacht, als Zeugnis zu geben. Also wir kannten uns da nicht. Es waren ein paar Freunde von mir da, aber es waren auch Fremde da. Und wir wollten uns untereinander kennenlernen. Und hat die Gastgeberin einfach gesagt, gebt einfach mal Zeugnis, wo ihr steht in eurem Leben. Also wie ihr zu Jesus gekommen seid und wo ihr jetzt mit Jesus steht einfach. Und das hat diesen Abend so stark verändert, dass hinterher alle plötzlich so eng zusammen waren wie noch nie zuvor. Es waren denominationsübergreifend auch. Also es waren charismatische Christen da, es waren Christen aus der Landeskirche da, es waren zwei Pfarrerinnen aus der Landeskirche da. Und jeder hat einfach nur sein Zeugnis gegeben, wie er zu Jesus gekommen ist und wo er jetzt gerade mit Jesus steht. Und auch wenn man das auch im Alltag einfach macht mit den Leuten, die man trifft, dann passiert ja schon eigentlich die Evangelisation. Also du brauchst dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Und das bewirkt einfach in den Herzen der Menschen so viel. Und dann passiert Durchbruch. Und der liegt heute hier ganz stark in der Luft. Und den habt ihr ja schon freigesetzt mit den Engeln, die jetzt darauf warten. Und ich habe einfach den Eindruck, dass für jeden einfach heute Abend auch persönlicher Durchbruch da ist. Ich glaube sogar, dass hier sogar ein Engel steht, der Durchbruch heißt, und der möchte einfach diesen persönlichen Durchbruch auch allen geben. Und das ist das, was die Sarah eben gesagt hat, fordert das. Und das macht das noch einmal jetzt. Geht noch mal kurz in euch Vater, ich bete einfach dafür, dass jeder jetzt das empfängt, wofür er seinen persönlichen Durchbruch braucht. Wofür er seinen persönlichen Durchbruch braucht, dass du ihm das jetzt offenbarst, Heiliger Geist. Dass nicht das, was aus dem Herz, also das, was aus dem Herz kommt, nicht das, was wir denken, was unser Durchbruch, sondern was du freigesetzt hast für jeden Einzelnen. Und das ist, ich bete jetzt dafür, dass das freigesetzt wird in Jesu Namen bei jedem Einzelnen hier. Danke, Herr, für dieses Feuer jetzt von dem Durchbruch in Jesu Namen. Danke für diese Öffnung der Herzen jetzt in Jesu Namen. Danke für diesen Durchbruch der Liebe in jedem Herzen und diesen Durchbruch auch, ich setze es jetzt auch nochmal frei über uns alle, diesen Mut zum Evangelisieren, diesen Mut rauszugehen in Jesu Namen, dass da alle Menschenfurcht jetzt gebrochen ist in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich habe auch noch den Eindruck für dich, dass bei dir eigentlich auch jetzt nochmal ein Durchbruch stattfinden wird in das, was Gott für dich jetzt gesetzt hat, da, wo er dich berufen hat. Und dass du auch Durchbruch bringst, einfach wenn du jetzt demnächst predigst, nicht nur hier, sondern wo du demnächst hingehen wirst, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht weißt, wo es sein wird. Aber dass du da ein Durchbrecher auch bist für die Nation. Und Herr, wir fordern das auch, wir fordern die Nationen auch, wir fordern die Nationen her, diesen deutschsprachigen Raum, wir fordern die Schweiz her in Jesu Namen, wir fordern Österreich her, wir fordern diese Erweckung auch in der Schweiz, besonders da, dass diese Schweizer Krieger aufstehen in Jesu Namen, da wo der religiöse Geist sie unten gehalten hat, dass jetzt Freiheit kommt, auch für alle von Angehörigen von Glory Life, die in der Schweiz sind, dass sie dort jetzt, dass für sie Durchbruch kommt in Jesu Namen, dort wo sie gesetzt sind, dass dort auch diese religiösen Geister gebrochen werden, dass sie aufstehen, dass sie dort hell leuchten in ihrem Umfeld, dass dort jetzt auch Evangelisation, Zeichen und Wunder passieren. Wir beten für diese Brücke auch nach Deutschland, diese Brücke, dass Erweckung gegenseitig fließt in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und danke, Herr, für diesen, du bist Baal Perazim, der Herr des Durchbruchs. Und das, was gesehen wurde heute auch, dieser Durchbruch auch mit den Wassermassen, die durchbrechen. Danke, Herr, dass du das auch für unsere Gemeinde hast, diesen Durchbruch jetzt, dass es sich immer stärker ausbreitet und dass wir wirklich Durchbrecher werden. In Jesu Namen. Amen. Ja, Durchbruch. Seit Irma gepredigt hat, habe ich einen Bibeltext im Kopf. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Ich glaube, 1. Samuel steht das ziemlich am Anfang. Und da ging es darum, dass das Volk Israel, dass die Bundeslade weg war. Die hatten sich die Heiden gecasht. Und das tat den Israeliten leid. Weil sie einfach gemerkt haben, ohne Gott wollen sie gar nicht. Sie wollten es zurückhaben. Weißt du, manchmal frage ich mich, was hindert uns wirklich durchzubrechen in diese geistliche Welt? Was hindert uns daran, ja, mutig und kühn zu sein? Ich glaube, Joshua hat es gerade gesagt. Mutig und kühn, in Joshua steht's. 1990, als ich wieder in Berlin anfing, hat mir das der Chefarzt zur Begrüßung mitgegeben, diesen Text. Sei mutig und kühn. Und ich habe es nachgelesen. Und da steht dreimal in Josua 1. Und einmal steht, habe ich dir nicht befohlen, mutig und kühn zu sein. Und ich finde das in Englisch immer so stark, ist das gleiche Wort. Aber dieses Wort hat für mich so einen Druck. Haven't I commanded you? Strength, courage. Das ist keine Option für uns. Es ist keine Option. Manchmal frage ich mich auch selber, also ja, ich möchte auch viel mehr noch, ich möchte noch viel weiter. Und dann frage ich mich, was hindert mich? Vater, was hindert dich, in mir mehr zu wirken, aus mir mehr zu wirken? Manchmal sind es ja Kleinigkeiten. Was weiß ich? Ich gehe lieber shoppen, als jetzt Andacht zu machen zu Hause oder so. Was hindert uns? Was sind unsere Götzen, die wir noch haben in unserem Leben? Das Menschliche, das Anerzogene. Weißt, wir haben vorhin gesungen, du bist würdig. Gott ist alleine würdig. Er ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden in dieser Dreieinigkeit. Er sollte das unser absolutes Zentrum sein. Und alles, was noch wichtig erscheint, mag ja auch wichtig sein im Menschlichen. Aber es darf nie über Gott stehen. Nie. Und wenn es uns hindert, irgendwie über Gott zu stehen, dann müssen wir es beseitigen. Weißt du, die Bundeslade war weg, aber sie wollten es wieder haben. Aber die hatten so viel Flausen im Kopf, wie wir auch ja oft. Und da hat Gott nicht mehr mitgemacht. Und vielleicht hindert er mich gerade, weil ich bleibe jetzt mal bei mir, weil ich keinen angreifen will. Vielleicht hindert er mich, weil ich irgendeine Flause im Kopf habe, wo er sagt, du, das darf nicht über mir stehen. Ich bin der, der oben ist. Ich bin der Erste. Und ich bin immer der Erste und ich bleibe immer der Erste. Und alles andere, Matthäus 6, 33, wird dir hinzugegeben werden. Wir kommen ja deshalb nicht zu kurz. Wir haben doch alles. Uns geht's doch wunderbar. Wir können doch eigentlich nur aufstehen morgens und sagen, danke Vater, danke für diesen neuen wunderbaren Tag. Und abends danke für diesen Tag, dass du mich begleitet hast. Ich habe mir heute ins Auto gesetzt, weil ich einen Termin hatte zu erledigen. Die Sonne schien und im Auto, ich spreche ja immer nur mit Gott eigentlich. Dann saß ich da, Hand auf meinem Herzen und dann habe ich gesagt, Vater, danke, dass ich dieses Auto fahren darf und für dieses herrliche Wetter. Und danke, dass du jetzt da mit mir gehst. Ich hatte das stand mir so bevor, obwohl es für andere Leute gar nichts gewesen wäre, dieser Termin. Aber mir stand da bevor. Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, du lebst in mir. Ich brauche dich. Ich weiß nicht, wie ich das sonst heute durchgehen soll. Ich brauche dich. Und hat sich alles wunderbar geklärt. Aber dieses Bewusstsein, Gott ist immer über uns. Er ist immer der Größte. Er alleine ist derjenige, den wir anbeten sollen, dem wir Ehre geben sollen. Er ist würdig. Natürlich können wir auch Menschen ehren. Selbstverständlich, das spricht ja gar nichts dagegen. Die Menschen wurden auch in der Bibel geehrt. Das ist nicht das Gleiche. Aber dieses, wer ist würdig, unsere Anbetung zu empfangen? Es ist Gott in dieser Dreieinigkeit und sonst niemand. Halleluja, er ist würdig, angebetet zu werden. Er ist würdig, dass wir ihm wirklich unser ganzes Leben geben und dass wir ihm nichts vorenthalten. Und es gibt eine wunderbare Stelle. Jesus hat ja die gute Nachricht verkündigt. Seid ihr einverstanden? Halleluja. Es gibt eine Hammerstelle in Lukas 14. Und da war es so, da sind ihm, heißt es, sind große Volksmengen ihm nachgefolgt. Also Halleluja, ne? Wow, wir sagen stark, also viele Leute hinterher. Und dann heißt es, er hat sich umgewandt und er hat zu ihnen gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, dann muss er seinen Vater hassen und seine Mutter hassen und seine Frau hassen und seinen Bruder hassen und seine Schwestern hassen und sogar sein eigenes Leben. Halleluja. Wer mir nach, weil sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und das finde ich echt eine starke Botschaft. Und es ist die Botschaft der Freiheit. Halleluja, weil sie uns frei macht. Und sie ist eine Botschaft. Und sie ist deshalb so eine gute Botschaft, weil überleg mal, wenn jemand sich, sag mal, erdreistet, sowas zu sagen. Also er muss alle hassen. Ihr versteht hassen im richtigen Sinn, ja. Also natürlich gibt's andere Stellen, liebt eure Feinde, ja. Aber es ist nicht dieses Hassen in dem Sinn, sondern nicht abhängig sein, nicht von Götzen gelebt werden, nicht irgendwas davor stellen, nicht irgendeine Bindung davor stellen, sondern vollkommen ausgeliefert sein an Gott. Und dann kommt alles andere. Und das, nur das macht uns zum Jünger. Letztlich zu sagen, oh Herr, ich folge dir jetzt, komm in mein Leben. Das ist ein guter Anfang. Aber wenn es nicht zur Folge hat, dass wir alles, was es sonst noch geben kann in diesem Leben, letztlich nicht für bedeutsam halten, wie er das von uns fordert, dann ist es keine Jüngerschaft. Aber wenn wir alles zweitrangig sein lassen und er ist immer der Erste, dann sind wir echt seine Jünger. Und er hat es ja gesagt und er konnte das sagen, weil auf der anderen Seite, wenn wir das tun, die Belohnung so unvergleichlich groß ist, dass wir das gar nicht ermessen können. Und deshalb darf er das sagen. Er darf es sagen, weil er selber diesen höchsten Preis bezahlt hat für uns. Deshalb darf er es fordern von seinen Nachfolgern, dass sie alles andere letztlich hassen. Ihr versteht das richtig, ne? Und ihn wirklich zu dieser absoluten Nummer eins machen. Und egal was, weißt du, wir leben in einem Land, wo die Freiheit ist. Aber denk an die Menschen, die in Ländern leben, wo die Familie nicht einverstanden ist mit dem Glauben oder dem neuen Glauben. Wo der eigene Mann vielleicht nicht damit einverstanden ist oder die Ehefrau oder was auch immer. Aber bei uns fängt es, dafür gilt es natürlich ganz besonders, aber für uns gilt es schon in kleineren Sachen. Oder es fängt schon früher an. Und auch wenn vielleicht mal heißere Zeiten kommen, wer ist unser Gott? Sind wir wirklich Jünger? Folgen wir ihm nach? Oder brechen wir zusammen und sagen, oh, das ist mir alles so happy, wenn der erste kleine Gegenwind kommt und die erste kleine Ablehnung? Wie es Jojo gesagt hat, einfach sind wir mutig am Arbeitsplatz, wo auch immer in der Nachbarschaft, einfach Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns ist, auch wenn wir vielleicht Ablehnung erfahren. Und er hat gesagt, ihr werdet Ablehnung erfahren. Juhu, er hat auch Ablehnung erfahren. Nicht nur natürlich, aber weichen wir sofort zurück, wenn es ein bisschen heißer wird. Oder sagen wir, nein, ich bin angetreten dem Herrn der Herren, der die größte Belohnung für mich hat. Den Himmel sowieso, aber jetzt schon den Himmel auf Erden in meinem Herzen, ein echter Jünger zu sein. Es ist eine Ehre. Das ist so hammermäßig. Weißt du, Jesus hat es den Leuten nicht leicht gemacht. Er hat nicht gesagt, ach, das kostet euch nichts und es ist alles immer nur happy. Ihr werdet nur wunderbare Tage von morgens bis abends, 24 Stunden erleben. Und wenn das mal nicht so ist, dann stimmt irgendwas nicht. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es gibt ein Kreuz, nicht sein Kreuz, auch nicht Krankheit. Krankheit ist kein Kreuz. Oder irgendeine Ängste sind auch kein Kreuz. aber dass wir bereit sind, den Weg zu gehen, der nicht mehr für immer für unsere Seele der angenehme ist, oder zu fliehen aus Situationen sofort, weil sie uns nicht angenehm sind. Ist in unserer Welt halt sehr, sagen wir, in unserer Gesellschaft ist es halt sehr schnell, wenn dir irgendwas nicht passt, gehst du, rennst weg. Genau, du bist ja frei. Und natürlich ist jeder frei. Aber wenn du ein Jünger Jesu bist, dann wirst du nicht beim ersten Windlein, Lüftlein oder auch Stürmchen die Segel streichen, sondern wirst sagen, ich bin ein Jünger von Jesus. Und es ist die größte Ehre, ein Jünger von diesem Meister, der das fordert, der solche Hingabe fordert und es fordern darf und es seinen Wert ausmacht, dass er das fordert und nicht weniger. Diesem Herrn und diesem König darf ich folgen. Und es gibt keine größere Ehre und es gibt keine größere Belohnung, die mich erwartet und die uns erwartet, die ihm von ganzem Herzen und mit allem, was in ihm es nachfolgt. Denk immer, wenn du sagst, boah, es ist schwierig, ihm nachzufolgen und ich bin in einer Situation, wo es mich was kostet, denk immer, die Belohnung ist um so viel größer, wenn ich durch Sachen auch mal durchgehe. Und wenn ich gut durchgehe und nicht bitter werde, nicht sauer werde, nicht ins Zweifeln komme an Gott, sondern wenn ich sage, danke Herr, du bringst mich durch Sachen durch und ich habe die Ehre, in dieser stärksten Armee dieses Planeten mitzugehen und nicht nur irgendwie als Mitläufer, sondern als echter Jünger. Und mein Herz und unser Herz ist, dass hier echte Jünger hervorkommen. Echte Jünger, die ihren Herrn lieben von ganzem Herzen. Die nicht nur einmal Juhu schreien und er hat ein Wunder getan, Halleluja, deshalb folge ich ihm. Sondern, und das ist wunderbar und er tut die ganze Zeit Wunder, er tut nur Gutes. Aber die sagen, mein Leben gehört ihm. Und alles andere ist letztlich unwichtig. Weil ich gehöre mit allem, was in mir ist, ihm. Halleluja. Und deshalb bin ich frei. Und deshalb sind die Söhne Gottes die freisten Menschen auf dieser ganzen Erde. Und deshalb können wir kühn sein. Halleluja. Das macht uns nämlich kühn, weil keine Stricke mehr an uns zerren, weil wir niemandem mehr gefallen müssen, sondern weil wir einem schon gefallen haben. Und das ist unser Herr. Und du musst dich nie mehr anstrengen, ihm zu gefallen, weil du gefällst ihm als dieser heiße Nachfolger von ihm. Halleluja. Auf den die größte Belohnung wartet. Der größte Siegeskranz wartet, den es je gegeben hat und geben wird. Halleluja. Seid ihr dabei? Ihr Jünger, ihr Starken, ihr Mächtigen. Amen. Und ihr auch am Livestream. Halleluja. Halleluja. Ich bleibe jetzt mal sitzen. Halleluja. Ist das nicht Hammer, die Gemeindebaustrategie von Jesus? Er hat zuerst Wunder tun, Leute heilen, dadurch eine komplette Volksmenge anziehen, große Volksmengen folgen ihm und kaum folgen ihm die Volksmengen, dann so eine Botschaft weitergeben, so nach dem Motto, wer nicht alle hasst und mir nachfolgt, der kann gar nicht mein Jünger sein. Also ist eigentlich die beste Strategie, um die Volksmenge schnell wieder ein bisschen kleiner werden zu lassen. Die meisten Gemeinden würden sagen, wow, jetzt haben wir so viele Leute versammelt, was machen wir jetzt, um diese Leute zu halten? Aber ich sag dir was, wenn du beginnst, das ist wirklich an alle Gemeindebauer, die zuhören. Ich sag dir, in dem Moment, wo du beginnst, zu versuchen, die Leute, die Gott dir anvertraut hat und zu schicken, zu halten, in dem Moment bist du kein Nachfolger Jesu mehr. Sondern in dem Moment folgst du dem Menschen nach. Und genau das hat Jesus uns vorgemacht. Er war kein Nachfolger der Menschen. Amen. Sondern er war ein Nachfolger des himmlischen Vaters. Er hat sich nicht überlegt, heute, was predige ich heute, damit möglichst viele Leute happy sind und damit möglichst viele Leute auch morgen mir noch nachfolgen. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass er absichtlich gesagt hat, okay, Vater, heute lass uns mal ein paar Leute vertreiben oder so. Das hat er sicher auch nicht gemacht. Aber er hat einfach gesagt, hey, das, was du mir sagst, das tue ich und das sage ich, egal, was es bedeutet. Hammer. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Ich bete, dass es ganz, ganz viele Pastoren, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer nach diesem Kaliber gibt im Leib Christi. Amen. Das ist so wichtig. Die nicht Menschen gefallen wollen, die nicht in erster Linie das Ziel haben, eine große Menge anzuziehen, sondern die wirklich das Ziel haben, Jesus zu verkörpern und Jesus weiterzugeben. Halleluja, weil da ist Erweckungspower drauf. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Klares Wort, scharfes Wort und damit gutes Wort. Amen. Und ich hatte diesen Vers noch, Hebräer 4, Vers 2 zum Schluss, da heißt es, das Gehörte, beziehungsweise, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Wie von euch haben heute Abend gute Botschaft gehört? Okay, und Paulus sagt hier, uns ist eine gute Botschaft verkündet worden. Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns damit verbinden. Er sagt nämlich hier, das Volk Israel in der Wüste, sie haben auch eine gute Botschaft gehört, aber sie haben sich nicht im Glauben mit der Botschaft verbunden. Für uns ist wichtig, dass wir uns im Glauben mit der Botschaft verbinden. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch mal was sagen, was ich auch am Sonntag schon gesagt habe. Wie verbindest du dich am besten mit der guten Botschaft, die du gehört hast? Beziehungsweise so habe ich es am Sonntag nicht gesagt, aber trotzdem das Thema war am Sonntag das. Ich glaube, weißt du, wenn du so richtig gute Botschaft gehört hast wie heute Abend, wenn du so richtig, auch wenn du selber das Wort Gottes studiert hast, wenn du selber Botschaft gehört hast, Predigt gehört hast und so weiter. Wie bewirkst du, dass es in dir Glauben baut? Ich sage dir, die beste Art und Weise, wie du sicherstellen kannst, dass es etwas in dir baut, ist, darüber ruhig zu werden. Darüber zur Ruhe zu kommen, über dem Wort Gottes. Das heißt, es wirklich tiefer in dich hineinsacken zu lassen. Einfach zur Ruhe zu kommen, zu sagen, Herr, okay, jetzt habe ich so viel Gutes gehört, jetzt habe ich so viele verschiedene Dinge gehört, jetzt lasse ich sie einfach in mich hineinsacken. Jetzt sauge ich sie auf. Jetzt schaue ich einfach, weißt du, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, ich schaue einfach auf ihn, ich richte, oh, da geht schon Musik los. Hallo, warte noch kurz. Da schaue ich einfach auf ihn. Aber schon mal gut. Da schaue ich auf ihn und weißt du, er wird in dir all das die richtige Frucht bringen lassen. Ich glaube, heute Abend, weißt du, ist so, wir haben so einen Strauß, wie so ein Blumenstrauß empfangen von unterschiedlichen Blumen. Ja, da waren Rosen dabei und Lilien und also sehe ich, vergiss mein nicht. Und das ist auch eine wichtige Blume. Und verschiedene Arten durch verschiedene Düfte des Evangeliums. Und ich möchte uns wirklich heute zum Schluss wirklich noch darin einfach aktivieren, wirklich diese Botschaften in uns hineinsinken zu lassen, indem wir wirklich unseren Blick nochmal total auf Jesus richten, weil er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er möchte jetzt zum Schluss nochmal wirklich seine Substanz, die Substanz des Wortes und die Substanz seines Geistes so richtig in dich hineinbauen und tiefer in dir sacken lassen. Also, lass uns einfach mal unsere Augen schließen zusammen und lass uns wirklich diese Zeit der Ruhe haben. Und jetzt darfst du die Musik auch anmachen, ja, preist den Herrn. Lass uns wirklich da hineinhören oder hineinfallen, so besser gesagt, hineinfallen einfach in all das, was jetzt hier ist. Und lass uns wirklich nochmal so eine Zeit haben, wo wir wirklich vor ihm so richtig zur Ruhe kommen und jede Ablenkung zur Seite lassen. Einfach auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, du hast heute Abend gehört, er hat Botschaften des Trostes, Botschaften der Ermutigung, er hat Botschaften der Herausforderung, auch Botschaften, die klar scheiden und die klare Ansagen sind auch. Jetzt lässt du das einfach alles so in deinem Innersten einfach sinken. Lass sein Geist tief in dich hineinsinken und kommst einfach zur Ruhe darüber nochmal. Schau es auf Jesus. Schau einfach auf ihn. Er ist der Anfänger und Vollender von dem Allen. Und manche Dinge sind speziell für dich und manches sagt es speziell zu dir. Und ich glaube, dass er zu einigen von uns auch reden wird heute Abend. Nur sei nicht zu schnell da drin, sofort zu sagen, Herr, was sagst du mir? Sonst hast du die Tendenz, schon gleich wieder unruhig zu sein und es ist dann mehr so an der Oberfläche. Lass erstmal alles tiefer in dich hineinsinken. Und schau erstmal, lass uns mal so zwei Minuten nehmen, wo wir ihm gar keine Frage stellen, wo wir gar nichts machen, wo wir auch gar nichts beten, sondern wo wir einfach nur Jesus anschauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann glaube ich, dann wird er nochmal auf einer tieferen Ebene zu uns reden. Schau einfach auf ihn, auch wenn du über Livestream zuschaust. Schließ einfach deine Augen, lass dich fallen, setz dich in deinen Stuhl oder dein Sofa. Du kannst sie auf den Boden legen, kannst mit dem Rücken zum Himmel oder mit dem Bauch zum Himmel, wie auch immer, mit dem Gesicht zum Himmel. Einfach auf ihn schauen. Einfach auf ihn schauen. Einfach auf ihn schauen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Ort der Ruhe. Also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig. Danke, Herr, für diesen Ort der Ruhe. Danke, dass du uns heute Abend an diesen Ort der Ruhe jetzt noch einmal bringst. Wo einfach all das, was wir auch gehört haben, in uns wirklich tiefer Substanz gewinnt. Indem wir auf dich schauen, Jesus. Anfänger und den Vollender. Während wir alle auf Jesus schauen, spüre ich einfach, wie der Heilige Geist dieses eine Wort uns wirklich lebendig machen will. Und ich glaube, du solltest einfach mal einfach nur über diesem Wort meditieren, immer wieder über diesem Wort nachsinnen. Was heißt es? Und dieses Wort ist einfach Nachfolger. Nachfolger. Du und ich, wir sind dazu bestimmt, Nachfolger von Jesus zu sein. Wir sind nicht nur bestimmt, Gläubige zu sein, sondern Jesus hat gesagt, mach zu Jüngern alle Völker, also Nachfolger. Nachfolger. Du bist dazu bestimmt, ein Nachfolger zu sein. Was heißt es, dass du ein Nachfolger bist von Jesus? Meditier einfach jetzt mal, während du deinen Blick weiter auf Jesus gerichtet hältst, meditier einfach mal über diesen Begriff Nachfolger. Nachfolger. Nachfolger. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich folge Jesus nach. Nachfolger von Jesus zu sein, bedeutet auch, ein Zeuge zu sein. Zeuge. Also meditiere mal ein bisschen darüber. Ich bin ein Zeuge. Ich bin ein Zeuge von Jesus. Mach dir einfach mal bewusst, was das heißt. Ich bin ein Zeuge von Jesus. Stell dir einfach vor in deinem Geist, was das alles bedeutet, in deinem Alltag ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge. Wo bist du ein Zeuge? Wo kannst du ein Zeuge sein? Wo willst du ein Zeuge sein? Wie bist du ein Zeuge? Ich bin ein Zeuge. Meditiere einfach über diese Vorstellung, ein Zeuge von Jesus zu sein. Zeuge. Thank you. Jesus, danke für deinen Ruf an jeden Einzelnen von uns, mit dem du uns gerufen hast. Folge mir nach. Und danke für deine Zusage, die da heißt, du wirst Kraft empfangen und du wirst mein Zeuge sein. Danke. Danke. Danke, dass du hier Nachfolger von Jesus berufen hast, die sich dessen bewusst sind, dass sie Zeugen sind. Zeugen, wo immer wir hinkommen, sind wir Zeugen. Wir Zeugen von dir, Jesus. Zeugen von deiner Liebe. Zeugen von deiner Herrlichkeit. Zeugen von deiner Wahrheit. Zeugen von deinem Evangelium. Zeugen von dir, Jesus. Puh. Danke, dass du uns gerade jetzt erfüllst mit dieser Befähigung, mit dieser Kraft, mit dieser Entschiedenheit. Oh, ja, mit dieser Klarheit. Ja, ich folge dir nach und ich bin dein Zeuge. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schau einfach nochmal auf Jesus und danke ihm einfach. Sag ihm einfach danke, danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass ich dein Nachfolger sein darf. Danke, dass ich dein Zeuge sein darf. Danke, dass ich dein Reich ausbreiten darf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was gehört hat oder was wahrgenommen hat, was jetzt einfach aus diesem Wirken des Geistes heraus so irgendwie nochmal ja, einfach dazu passt, ja, sag ich mal. Dann kannst du es gerne auch noch weitergeben. Komm einfach her und ich gebe das Mikro und es einfach weitergeben. Vielleicht ist es nur ein Wort. Vielleicht ist es ein Satz oder ein Gedanke. Wenn du was hast, sag mal weiter. Also ich habe es, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, dann, ich habe gesehen, wie so ein Weg sich eröffnet. Das ist dieser Weg, bei dem wir fokussiert auf Jesus bleiben. Und wir bleiben auf diesem Weg, wenn wir bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und Jesus hat auch mit seinen Liebesaugen geguckt. Mit seinen Feueraugen. Es ist leicht durch ihn. nur ganz kurz. Wenn diese Liebe, unsere Liebe zu Jesus da ist, wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben und auch seine Liebe immer wieder empfangen, dann ist es einfach und leicht. Aber wenn diese Liebe nicht da ist, wenn es nicht unser Fundament ist, dann ist es schwierig, die Nachfolge. Einfach nur getragen sein. Ja, danke, Jesus, dass wir getragen sind von deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, dass wir eingehüllt sind in deine Liebe, Herr. Und danke, dass wir aus deiner Liebe heraus wirklich die Kraft haben, Herr, Entschiedenheit haben, Herr. Oh, dass du deinen Geist auf uns ausgießen kannst, wie nie zuvor, Herr. Du gießt deinen Geist aus, nicht auf Unentschiedene, Herr. Du gießt deinen Geist nicht aus auf irgendwelche Wischi-Waschi-Leute, sondern du gießt deinen Geist aus wirklich auf die, die klar sind und die sagen, jawohl, das ist alles, was ich will. Das ist, was ich will. Ich will Zeuge sein. Ich will ein Nachfolger sein. Ich will gefüllt vom Heiligen Geist sein und von nichts anderem in dieser Welt. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du kommst heute Abend, Herr. Auch jetzt zum Schluss, Herr, auf jeden Einzelnen von uns, Herr, dass du kommst, auf jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr, über jeden Einzelnen hier live vor Ort. Danke, Herr, dass du uns füllst, Herr, füllst mit deiner Kraft, Herr, füllst mit deiner Liebe, Herr, füllst mit dieser Kraft, von der du gesagt hast, Herr, dass sie uns befähigt, Herr, deine Zeugen zu sein, Herr, als deine Nachfolger deine Zeugen zu sein, Herr. Herr, in Filderstadt, in Stuttgart, in Baden-Württemberg, Deutschland und bis an die Enden der Erde, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Oh. Oh. Oh. Empfang einfach an, Mann. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Sag mal zu jemandem neben dir, du bist ein Nachfolger von Jesus und du bist sein Zeuge. Wo immer du hingehst, bist du sein Zeuge. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn.